Hat die Geldpolitik versagt? Die Politik der EZB ist gemäß Maastricht-Vertrag und Satzung vorrangig auf die Erhaltung der Preisstabilität ausgerichtet. Gemessen an der durchschnittlichen Inflationsrate seit Beginn der Währungsunion hat sie diese Aufgabe bislang auch mit Erfolg erfüllt. Man kann die EZB nicht dafür verantwortlich machen, dass der fiskalische Stabilitätspakt von der Mehrzahl der Euro-Länder nicht oder nur nachlässig eingehalten wurde. Die so entstandene übermäßige Staatsverschuldung fällt nicht in die Zuständigkeit der EZB. Sie hat allerdings ihre Politik behindert und mit zusätzlichen Risiken belastet. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Mehr und mehr zeigt sich, dass die bedrohliche Auseinanderentwicklung der Leistungsbilanzsalden in der Währungsunion viel zu lange unbeachtet blieb. Weder kann die zugegeben unterschiedliche Inflationsrate in den verschiedenen Euro-Ländern das Ausmaß der Leistungsbilanzsalden erklären, noch können die Staatsdefizite unmittelbar für die Entwicklung der Leistungsbilanzdefizite verantwortlich gemacht werden. Problematisch ist die grundlegende These, dass die Schwierigkeiten des Euroraums vor allem aus der Verletzung des Stabilitätspaktes herrühren. Es zeigt sich nämlich, dass einerseits notorische Defizitsünder wie Österreich und Deutschland kontinuierlich Leistungsbilanzüberschüsse aufweisen, während andererseits ein finanzpolitischer Musterschüler wie Spanien, der bis 2007 durchweg Haushaltsüberschüsse hatte und die öffentliche Schuldenquote stark absenkte, gleichzeitig unter hohen und steigenden Leistungsbilanzdefiziten litt. Ursache war die von Land zu Land unterschiedliche Entwicklung der Kredite an private Haushalte und Unternehmen. Diese ermöglichten neben der Staatsverschuldung die Finanzierung wachsender Leistungsbilanzdefizite. Die kreditfinanzierten Kapitalimporte flossen in den Südländern und in Irland vorwiegend in die Finanzierung eines großen Immobilienbooms. Der EZB fehlten sowohl die Instrumente als auch das geldpolitische Konzept, um hiergegen etwas zu unternehmen. Hilfreich wäre es sicherlich gewesen, hätte die Möglichkeit bestanden, Verrechnungssalden zwischen den einzelnen nationalen Notenbanken zu begrenzen. Dann hätten sich nicht die großen Salden im Target-System ergeben. Andererseits waren diese Salden ja ein Spätindikator. Sie bauten sich erst auf, als private Kreditpartner wegen des wachsenden Misstrauens an den Märkten zunehmend ausfielen. Besser wäre es gewesen, die EZB hätte differenziert nach den Notwendigkeiten der nationalen Volkswirtschaften die nationalen Kreditvolumina begrenzt, um das Entstehen örtlicher Kreditblasen zu verhindern. Dies hätte aber dem Konzept von der Einheit der Geldpolitik im gemeinsamen Währungsraum widersprochen. An dieser Stelle gibt es eine offene Flanke in der Konzeption und Praxis der Geldpolitik im Euroraum. Nachdem die Bedeutung der Geldmengensteuerung in den vergangenen Jahren zurücktrat, ist die Inflationsrate das dominierende geldpolitische Zwischenziel geworden und die Beeinflussung des Zinsniveaus ist der wesentliche Aktionsparameter. Dies ist offenbar nicht ausreichend. Kritiker fordern einen neuen Monetarismus, der die Kreditexpansion nach Verwendungszwecken und nach Regionen gezielt steuert. Auch die Analyse der Ursachen der Weltfinanzkrise legt solch eine Umsteuerung nahe. Sie wirft aber auch generell Schatten auf eine Politik der allzu niedrigen Zinsen. Zunehmend wird trotz reichlicher Versorgung mit Zentralbankgeld und niedrigen Zinsen die schwache Darlehensvergabe im Euroraum beklagt und eine Störung der Kreditversorgung befürchtet. Für die Nordländer kann das allerdings nicht beobachtet werden. Das Problem betrifft die Südländer, die jahrelang Leistungsbilanzdefizite mit Kapitalimporten finanziert hatten. In diesen für den internationalen Wettbewerb überteuerten Ländern fehlt es gegenwärtig, im Jahre 2012, als Folge vergangener Fehlentwicklungen jetzt sowohl an rentablen privatwirtschaftlichen Projekten als auch an Investoren, die eine ausreichende Eigenkapitalkraft mitbringen. Sicherlich kann niemand genau wissen, wie ohne den Euro seit 1999 die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und dem übrigen Euroraum verlaufen wäre. Wir können nur das Beispiel jener europäischen Länder studieren, die sich 1998 der Währungsunion noch nicht anschließen konnten, wie Polen oder Tschechien, oder sich bewusst dagegen entschieden haben, wie Großbritannien, Schweden oder die Schweiz. Diese Länder haben über die vergangenen 14 Jahre nach allen Maßstäben, mit denen man ökonomischen Erfolg und finanzielle Stabilität misst, nicht schlechter abgeschnitten als die Staaten des Euroraums, sondern teilweise deutlich besser. Die Defizitländer des Euroraumes, im Wesentlichen die Südländer, kämpfen mit Stagnation, mangelhafter Wettbewerbsfähigkeit, wachsender Verschuldung und mangelhaftem Vertrauen in ihre Staatsfinanzen. Die Geldpolitik der EZB erleichtert ihnen allerdings mit ihren immer laxeren Anforderungen an die Sicherheit der beliehenen Forderungen oder Wertpapiere die Finanzierung andauernder Leistungsbilanzdefizite. Stefan Ruhkamp kritisiert: Die Hilfe mag Krisensymptome dämpfen, sie behebt jedoch nicht die Ursachen. Die fortgesetzte Notfinanzierung nimmt den Druck für Anpassungen in den Krisenländern und zementiert so deren mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Die Überschussländer dagegen, im Wesentlichen die Nordländer, werden ihrer Stärke nicht froh, weil der Druck wächst, den Südländern finanziell unter die Arme zu greifen. Zudem sind ihre angesammelten Leistungsbilanzüberschüsse nicht solide und zinstragend auf den Weltmärkten investiert, sondern sie stecken zum allergrößten Teil in den Tage-2-Salden des EZBS, mit denen die Leistungsbilanzdefizite der Südländer vorfinanziert wurden. Wie daraus jemals werthaltige Forderungen und sichere Vermögensanlagen werden, steht Mitte 2012 immer noch in den Sternen. Wer die großen Visionen, die sich um den Euro ranken, außer Acht lässt und sich mit den Augen des Buchprüfers über vorhandene Zahlen beugt, der kommt nicht umhin festzustellen, ein ökonomischer Gewinn war die gemeinsame Währung in den ersten 13 Jahren ihrer Existenz nicht. Wohl aber sind erhebliche Drohverluste aufgelaufen.